der Richtige. So, ich bin da, yeah. Wo soll ich anfangen? Yeah. Du meinst beim Anfang, hier sind's so verdammt lang. Ich sag es das Wichtige, damit die Bescheid wisst. Was bei mir zur Zeit ist, ist echt unheimlich. Ich sprech Mädchen an und erreichen jetzt kein Plan, ob das vielleicht doch an meinem Style liegt. Alter, ich seh dieses Mädchen mit dieser Hammerfigur. Ich lauf ihr nach und verlier langsam die Spur. Damn, sie zieht mich an wie ein großer Magnet. Ich renn um die Ecke und sehe noch einen großen Athlet. Der Typ hat Muskeln, aber nicht wirklich Grips. Nun, das war der Beweis für mich, dass es sie wirklich gibt. Er labert mit dir, als hätte Frosch verschluckt und trotzdem imponiert der noch der Toss. Mein Gott, warum bist du schöne Frauen? Idioten lieben mich, hab wirklich mehr zu bieten als diese doofen Nieten. Mädels, was haben wir normalen Jungs eigentlich falsch gemacht? Nix. Sind wir zu Standard, zu cool oder einfach schwach? Nein. Aber was ihr euch manchmal an Land zieht, sagt was über einen Verstand aus, sogar verdammt viel. Verdammt Mädels, viel. Was haben wir normalen Jungs eigentlich falsch gemacht? Nix. Sind wir zu Standard, zu cool oder einfach schwach? Nein. Aber was ihr euch manchmal an Land zieht, sagt was über einen Verstand aus, sogar verdammt viel. Okay, jetzt zu Mädchen 2 in der Einkaufsstraße, Mini-Rock, blaues Top, ich werd sie gleich auch fragen, was sie davon hält, mal einen Kaffee zu trinken, aber ich verliere sie, denn sie biegt ab, ohne zu blicken. Ich find sie wieder in einem Restaurant der Oberklasse, ich denk mir bitte nicht, das wär jetzt Oberkacke, wenn das passiert, was ich mir gedacht hab, bitte nicht, das wär genau das achte Schachmatt. Und was geschieht, ne Brillenschlange betritt den Raum, er ist nervös und fängt an auf den Stift zu kauen. Sag mal, wieso müssen es immer die sein, die mir gefallen und den gewissen Stil zeigen? Der Engel, also seine Freundin, kommt auf ihn zu. Das Einzige, was der Typ hat, ist ein Riesen-IQ. Mein Gott, warum müssen schöne Frauen Idioten lieben? Ich hab wirklich mehr zu bieten als diese doofen Nieten. Mädels, was haben wir normalen Jungs eigentlich falsch gemacht? Nix. Sind wir zu Standard, zu cool oder einfach schwach? Nein. Aber was ihr euch manchmal an Land zieht, sagt was über einen Verstand aus, sogar verdammt viel. Verdammt Mädels, viel. Was haben wir normalen Jungs eigentlich falsch gemacht? Nix. Sind wir zu Standard, zu cool oder einfach schwach? Nein. Aber was ihr euch manchmal an Land zieht, sagt was über einen Verstand aus, sogar verdammt viel. Mädels, was haben wir normalen Jungs eigentlich falsch gemacht? Nix. Sind wir zu Standard, zu cool oder einfach schwach? Nein. Aber was ihr euch manchmal an Land zieht, sagt was über einen Verstand aus, sogar verdammt viel. Mädels, was haben wir normalen Jungs eigentlich falsch gemacht? Nix. Sind wir zu Standard, zu cool oder einfach schwach? Nein. Aber was ihr euch manchmal an Land zieht, sagt was über einen Verstand aus, sogar verdammt viel.